In unserem Literaturprogramm am Nachmittag geht es weiter mit Erzählungen von Heinrich Böll. Die Titel heute lauten »Die unsterbliche Theodora«, »Die Suche nach dem Leser« und »Monolog eines Kellners«. Es liest Matthias Ponier. Die unsterbliche Theodora. Immer wenn ich die Bengelmannstraße entlang gehe, muss ich an Bodo Bengelmann denken, dem die Akademie den Rang eines Unsterblichen zuerkannt hat. Auch wenn ich nicht die Bengelmannstraße betrete, denke ich oft an Bodo. Aber immerhin, sie geht von Nummer 1 bis 678, führt aus dem Zentrum der Stadt an den Leuchtreklamen der Bars vorbei bis in ländliche Gefilde, wo die Kühe abends brüllend darauf warten, an die Tränke geführt zu werden. Diese Straße trägt Bodos Namen quer durch die Stadt. In ihr liegt das Pfandhaus, liegt Bäckers billiger Laden. Und ich gehe oft ins Pfandhaus, gehe oft in Bäckers billigen Laden. Oft genug, um an Bodo erinnert zu werden. Wenn ich dem Beamten des Leihhauses meine Uhr über die Theke schiebe, er die Lupe vor die Augen klemmt, die Uhr taxiert, sie mit einem verächtlichen 4 Mark über die Theke zurück auf mich zuschiebt, wenn ich dann geknickt den Zettel unterschrieben, die Uhr wieder über die Theke geschoben habe, wenn ich zur Kasse schlendere und dort warte, bis die Ruhrpost meinen Pfandschein herüberbringt, habe ich Zeit genug, an Bodo Bengelmann zu denken, mit dem ich oft genug an dieser Kasse gestanden habe. Bodo hatte eine alte Remington-Schreibmaschine, auf der er seine Gedichte mit jeweils 4 Durchschlägen ins Reine schrieb. 5 Mal haben wir vergeblich versucht, auf diese Maschine ein Darlehen des städtischen Leihhauses zu bekommen. Die Maschine war zu alt, klapperte und ächzte, und die Verwaltung des Leihhauses blieb hart, vorschriftsmäßig hart. Bodos Großvater, der Eisenhändler, Bodos Vater, der Steuerberater, Bodo selbst, der Lyriker, 3 Generationen von Bengelmanns hatten zu oft auf dieser Maschine herumgehämmert, als dass sie eines städtischen Darlehens monatlich 2% würdig gewesen wäre. Jetzt freilich gibt es eine Bengelmann-Gedächtnisstätte, in der man einen rötlichen, zerkauten Federhalter aufbewahrt, der unter Glas liegt, mit der Aufschrift versehen, die Feder, mit der Bodo Bengelmann schrieb. Tatsächlich hat Bodo nur 2 von seinen 500 Gedichten mit diesem Federhalter geschrieben, den er seiner Schwester Lotte aus dem Ledermäppchen stahl. Die meisten seiner Gedichte schrieb er mit Tintenstift, manche direkt in die Maschine, die wir an einem Tage äußerster Depression für ihren bloßen Schrottwert von 6,80 Mark einem Manne verkauften, der Heising hieß und nichts von der unsterblichen Lyrik ahnte, die ihr entquollen war. Heising wohnte in der Humboldtstraße, lebte vom Althandel und ist von Bodo in dem Gedicht »Kammer des kauzigen Krämers« verewigt worden. So ist Bodos wirkliches Schreibgerät nicht in der Bengelmann-Gedächtnisstätte zu finden, sondern dieser Federhalter, der die Spuren von Lotte Bengelmanns Zähnen zeigt. Lotte selbst hat längst vergessen, dass er ihr gehörte. Sie bringt es fertig, heute weinend davor zu stehen, Tränen zu vergießen, einer Tatsache wegen, die nie eine gewesen ist. Sie hat ihre kümmerlichen Schulaufsätze damit geschrieben, während Bodo, ich entsinne mich dessen genau, nach dem Verzehr 2 Koteletts, eines Haufens Salat, eines großen Vanillepuddings und 2 Käseschnitten, mit diesem Federhalter, ohne abzusetzen, die Gedichte »Herbstlich zernebeltes Herz« und »Weine, o Woge, weine« niederschrieb. Er schrieb seine besten Gedichte mit vollem Magen, war überhaupt gefräßig wie viele schwermütige Menschen und hat den Federhalter seiner Schwester nur 18 Minuten gebraucht, während seine gesamte lyrische Produktion sich über 8 Jahre erstreckte. Heute lebt Lotte vom lyrischen Ruhm ihres Bruders. Sie hat zwar einen Mann geheiratet, der Hosse heißt, nennt sich aber nur Bodo Bengelmanns Schwester. Sie war immer gemein. Sie verpetzte Bodo immer, wenn er dichtete, denn Dichten gehörte zu den Dingen, die man bei Bengelmanns für zeitraubend deshalb überflüssig hielt. Bodos Qual war groß. Es drängte ihn einfach, war sein Fluch, reine Poesie von sich zu geben. Aber immer, wenn er dichtete, Lotte entdeckte es. Ihre kreischende Stimme ertönte im Flur, in der Küche, sie rannte triumphierend in Herrn Bengelmanns Büro, schrie, »Bodo dichtet wieder!« Und Herr Bengelmann, ein furchtbar energischer Mensch, rief, »Wo ist das Schwein?« Der Wortschatz der Bengelmanns war etwas ordinär. Dann gab es Sänge. Bodo, sensibel wie alle Lyriker, wurde am Wickel gepackt, die Treppe hinuntergezerrt und mit dem stählernen Lineal verprügelt, mit dem Herr Bengelmann Striche unter die Kontoauszüge seiner Kunden zog. Später schrieb Bodo viel bei uns zu Hause, und ich bin Besitzer von fast 70 unveröffentlichten Bengelmanns, die ich mir als Altersrente aufzubewahren gedenke. Eines dieser Gedichte beginnt »Lotte, du Luder, Latentes«. Bodo gilt als Erneuerer des Stabreims. Unter Qualen, verkannt, häufig verprügelt, hat Bodo sein 17. Jahr vollendet, ist in den hohen Genuss der mittleren Reife gekommen und zu einem Tapetenhändler in die Lehre gegeben worden. Die Umstände begünstigten seine lyrische Produktion. Der Tapetenhändler lag meistens betrunken unter der Theke und Bodo schrieb auf die Rückseite von Tapetenmustern. Einen weiteren Auftrieb erhielt seine Produktion, als er sich in jenes Mädchen verliebte, das er in den Liedern für Theodora besungen hat, obwohl sie nicht Theodora hieß. So wurde Bodo 19 und an einem 1. Dezember investierte er sein ganzes Lehrlingsgehalt von 50 Mark in Porto und schickte 300 Gedichte an 300 verschiedene Redaktionen, ohne Rückporto beizulegen. Eine Kühnheit, die in der gesamten Literaturgeschichte einmalig ist. 4 Monate später, noch keine 20 Jahre alt, war er ein berühmter Mann. 152 von seinen Gedichten waren gedruckt worden. Und der schweißtriefende Geldbriefträger stieg nun jeden Morgen vor dem Bengelmannschen Haus vom Fahrrad. Das Weitere ist nur eine Multiplikationsaufgabe, bei der man die Anzahl von Bodos Gedichten mit der Anzahl der Zeitungen dieses Zwischenergebnis mit 40 zu multiplizieren hat. Leider genoss er nur 2 Jahre seinen Ruhm. Er starb an einem Lachkrampf. Eines Tages gestand er mir, »Ruhm ist nur eine Portofrage«, flüsterte weiter. »Ich habe es doch gar nicht so ernst gemeint«, brach in heftiges, immer heftiger werdendes Lachen aus und verschied. Das waren die einzigen Sätze in gültiger Prosa, die er je äußerte. Ich übergebe sie hiermit der Nachwelt. Nun ist Bodos Ruhm in der Hauptsache begründet worden durch seine Lieder an Theodora, eine 200 Gedichte umfassende Sammlung von Liebeslyrik, die an Inbrunst ihresgleichen noch sucht. Verschiedene Kritiker haben sich schon essayistisch an dem Thema versucht. Wer war Theodora? Einer identifizierte sie schamlos mit einer zeitgenössischen, noch lebenden Dichterin, bewies, es triftig, peinlich genug für die Dichterin, die Bodo nie gesehen hat, nun aber fast gezwungen ist, zuzugeben, dass sie Theodora ist. Aber sie ist es nicht. Ich weiß es genau, weil ich Theodora kenne. Sie heißt Käthe Barutzki, steht in Beckers billigem Laden an Tisch 6, wo sie Schreibwaren verkauft. Auf Papier aus Beckers billigem Laden sind Bodos sämtliche Gedichte ins Reine geschrieben. Oft genug habe ich mit ihm am Tisch dieser Käthe Barutzki gestanden, die übrigens eine reizende Person ist. Sie ist blond, lispelt ein wenig, hat von höherer Literatur keine Ahnung und liest abends in der Straßenbahn Beckers billige Bücher, die den Angestellten zum Vorzugspreis verkauft werden. Auch Bodo wusste von dieser Lektüre. Es tat seiner Liebe nicht den geringsten Abbruch. Oft haben wir vor dem Laden gestanden, haben Käthe aufgelauert, sind ihr gefolgt. An Sommerabenden, in herbstlichem Nebel, sind wir diesem Mädchen nachgeschlichen bis in den Vorort, in dem sie heute noch wohnt. Schade, dass Bodo zu schüchtern war, sie jemals anzusprechen. Er brachte es nicht fertig, obwohl die Flamme heftig in ihm brannte. Auch als er berühmt war, das Geld nur so floss, kaufte er immer in Beckers billigem Laden, um nur oft dieses hübsche Mädchen zu sehen, die kleine Käthe Barutzki, die lächelte und lispelte wie eine Göttin. Daher kommt so oft in den Liedern für Theodora die Wendung »Zauberischer Zungenschlag, zahmer« vor. Bodo schickte ja auch oft anonyme Briefe mit Gedichten. Aber ich muss annehmen, dass diese Lyrik im Ofen der Barutzki gelandet bzw. gestrandet ist, wenn man mir als schlichtem Epiker ein schlichtes Bild gestatten will. Noch oft gehe ich abends zu Beckers billigem Laden, und ich habe festgestellt, dass Käthe neuerdings von einem jungen Mann abgeholt wird, der offenbar weniger schüchtern als Bodo und, seiner Kleidung nach zu urteilen, Autoschlosser ist. Ich könnte mich dem Forum der Literaturgeschichte stellen, könnte beweisen, dass diese Käthe mit Bodo Bengelmanns Theodora identisch ist. Aber ich tue es nicht, weil ich um Käthes Wohl das Glück des Autoschlossers zittere. Nur manchmal gehe ich zu ihr, wühle in Flitterpapier, krame in Bäckers billigen Büchern, suche mir einen Radiergummi aus, blicke Käthe an und spüre, wie der Atem der Geschichte mich anweht. Die Suche nach dem Leser. Mein Freund hat einen merkwürdigen Beruf. Er scheut sich nicht, sich Schriftsteller zu nennen. Einzig deshalb, weil er einige latente Kenntnisse der Rechtschreibung besitzt, ein paar Regeln der Syntax vage beherrscht und nun Tippseite um Tippseite mit stilistischen Übungen bedeckt, die er Manuskript nennt, sobald sich ein Bündel davon gebildet hat. Jahrelang hat er auf den Steppen der Kultur das magere Gras dieser Kunst gefressen, bis er einen Verleger fand. Bald nach Erscheinen seines Buches traf ich ihn in tiefster Niedergeschlagenheit. Sein Bericht war tatsächlich bedrückend. Laut Abrechnung seines Verlages waren innerhalb eines halben Jahres 350 Exemplare honorarfrei zur Besprechung verschickt worden. Einige gute Kritiken waren erschienen und 13 Exemplare wirklich verkauft, womit sich für meinen Freund ein Guthaben von 5,46 Mark ergab. Aber er hatte 800 Mark Vorschuss bekommen und bei gleichbleibendem Verkauf würde dieser Vorschuss in etwa 150 Jahren abgegolten sein. Ich riet meinem Freund, ein zweites Buch zu schreiben. Es wurde nach Erscheinen in Fachkreisen freudig begrüßt, die Zahl der Besprechungsexemplare steigerte sich auf über 400, die Anzahl der verkauften betrug nach einem halben Jahr 29. Ich drehte meinem Freund zwei Zigaretten, klopfte ihm auf die Schulter und schlug vor, nun ein drittes Buch zu schreiben. Aber merkwürdigerweise fasste er das als Ironie auf und zog sich gekränkt zurück. Inzwischen war er als Transparent-Witt in die Literaturgeschichte eingegangen und ein Buch über ihn, das erschienen war, wurde mehr gekauft als seine Bücher. Fast ein halbes Jahr sah ich ihn nicht. Er schien wieder auf den Gefilden einsamer Genialität herumzutraben. Dann erschien er bei mir, bekannte reumütig, doch ein drittes Buch begonnen zu haben. Ich machte ihm den Vorschlag, diese Arbeit in einer hektografierten Auflage von 30 bis 50 Stück in den Buchhandel zu geben. Doch die richtige Druckerschwärze hatte es ihm angetan. Außerdem hatte er wieder Vorschuss genommen. Sein zweites Kind war unterwegs und er behauptete, sich nicht mitschuldig machen zu wollen an der Arbeitslosigkeit einiger Setzer und Drucker, Packerinnen und Einlegerinnen. Sein soziales Empfinden war immer schon sehr stark. Inzwischen waren fast 100 gute Kritiken über ihn erschienen und über 90 Exemplare seiner beiden Bücher verkauft. Sein Verleger hatte eine Aktion gestartet, die er »Die Suche nach dem Leser« nannte. An alle Buchhandlungen waren Handzettel geschickt worden, des Inhalts, dass jeder Wittkäufer festzustellen und sofort dem Verlag zu melden sei, damit man versuchen könne, den Kontakt zwischen Autor und Leser herzustellen. Der Erfolg dieser Aktion ließ nicht lange auf sich warten. 4 Wochen nach dem Start muss im hohen Norden ein Mann aufgetaucht sein, der nach einem Buch meines Freundes fragte, es erwarb und bezahlte. Der Inhaber der Buchhandlung schickte sofort ein Telegramm. Wittkäufer aufgetaucht. Was tun? Inzwischen hielt er den Käufer durch ein Gespräch fest, goss Kaffee ein, öffnete Zigarettenschachteln. Alles Handlungen, die den Käufer zwar erstaunten, die er aber ruhig über sich ergehen ließ. Dann traf blitztelegrafisch die Antwort des Verlegers ein. Käufer zu mir schicken, übernehme Gesamtkosten. Zum Glück war der Kunde Studienrat, hatte Ferien und nichts gegen eine kostenlose Reise nach Süddeutschland einzuwenden. Er fuhr am ersten Tage bis Köln, übernachtete dort in einem guten Hotel, fuhr dann am schönen Rhein entlang, gen Süden und genoss die Fahrt sehr. Nachmittags, gegen 4 des zweiten Tages, war er am Ziel, fuhr mit der Taxe vom Bahnhof zum Verlag und verbrachte eine anregende Stunde bei Kaffee und Kuchen mit der reizenden Gattin des Verlegers. Dann wurde er mit neuen Reisespesen ausgerüstet, zum Bahnhof zurückbefördert und fuhr nun zweiter Klasse in jenes stille Städtchen, wo mein Freund den Musen dient. Dort war inzwischen das zweite Kind längst angekommen, die Frau meines Freundes war ins Kino gegangen, eine Ausspannung, die man den Frauen von Schriftstellern trotz aller finanziellen Bedrängnis nicht versagen sollte. Der Käufer traf also meinen Freund gerade an, als dieser seinen Kindern die Abendmilch wärmte und ihnen zur Beruhigung ein Lied vorsang, in dem eine ordinäre Vokabel vorherrschte. Dieses Wort warf ein übles Licht auf die junge deutsche Literatur. Mein Freund begrüßte seinen Leser mit Begeisterung, drückte ihm die Kaffeemühle in die Hand und entledigte sich rasch seiner Vaterpflichten. Bald kochte auch das Kaffeewasser und das Gespräch hätte beginnen können. Aber sie waren beide so schüchterne Menschen, dass sie sich erst in gegenseitiger stummer Bewunderung ansahen, eine ganze Zeit lang, bis mein Freund mit dem Ruf explodierte: »Sie sind ein Genie, ein ausgewachsenes Genie.« »Oh nein«, sagte der Gast milde, »ich dachte Sie.« »Irrtum«, sagte mein Freund und goss endlich Kaffee ein. »Das Hauptmerkmal des Genies ist seine Rarität, und Sie gehören einer rareren Menschenklasse an als ich.« Der Besucher versuchte, bescheidene Einwände vorzubringen, wurde aber in grober Weise belehrt. »Nichts da«, sagte mein Freund. »Ein Buch zu schreiben ist halb so schlimm, wie es gemacht wird. Einen Verleger zu finden, ist Spielerei. Aber ein Buch kaufen, das nenne ich eine geniale Tat. Nehmen Sie doch Milch und Zucker.« Der Mann nahm Milch und Zucker, zog dann schüchtern aus der rechten Innentasche seines Mantels das im hohen Norden gekaufte Buch und bat um eine Widmung. »Nur unter einer Bedingung«, sagte mein Freund hart, »nur unter der Bedingung, dass Sie mir eine Widmung auf mein Manuskript schreiben.« Er zog aus einem Regal einen Leitsordner, entnahm ihm ein Paket beschriebener Blätter, legte es neben die Kaffeetasse seines Gastes und sagte: »Machen Sie mir eine Freude.« Der Gast zückte verwirrt seinen Füllfederhalter und schrieb zögernd auf den unteren Rand der letzten Manuskriptseite: »In aufrichtiger Verehrung, Günther Schlegel.« Aber eine halbe Minute später, während mein Freund noch, um die Tinte zu trocknen, sein Manuskript über dem Ofen schwenkte, zog der Gast aus der linken Innentasche seines Mantels einen Packen betippter Blätter und bat meinen Freund, diese Arbeit, die er als seinen Beitrag zur jungen Literatur betrachte, dem Verlag zur Begutachtung vorzulegen. Mein Freund erzählte mir, er sei einige Minuten sprachlos vor Enttäuschung gewesen. Die Sorge um das Schicksal dieses Mannes habe ihn mit tiefster Bitternis erfüllt. So saßen sie sich wieder einige Minuten stumm gegenüber, bis mein Freund leise sagte: »Ich flehe Sie an, tun Sie es nicht. Sie begeben sich Ihrer Originalität.« Der Gast schwieg hartnäckig und umklammerte sein Manuskript. »Sie werden keine Reisespesen mehr bekommen«, sagte mein Freund. »Kein Sahnekuchen wird mehr aufgetischt. Die Frau des Verlegers wird Ihr sauerstes Gesicht machen. Um Ihrer selbst willen flehe ich Sie an. Lassen Sie es.« Aber der Gast schüttelte verbissen den Kopf und mein Freund, in dem heißen Bemühen, einen Menschen zu retten, schreckte nicht davor zurück, die Verlagsabrechnungen zu holen. Aber das alles interessierte Schlegel nicht. Hier pflegte mein Freund, seinen Bericht abzubrechen, und ich nehme an, dass er einfach Streit mit seinem Besucher bekam. Jedenfalls entstand hier eine Pause, während mein Freund nachdenklich seine geballten Fäuste betrachtete und Unverständliches vor sich hin murmelte. Ich erfuhr noch, dass Schlegel nach knappem Gruß gegangen war und sein Manuskript liegen gelassen hatte. Inzwischen hat Schlegels Roman »Weh dir, Penelope«, eine Heimkehrergeschichte, in Fachkreisen berechtigtes Aufsehen erregt. Schlegel hat die Schullaufbahn verlassen, einen richtigen Beruf also aufgegeben, um sich einem anderen zu widmen, von dem ich immer noch annehme, dass er keiner ist. Monolog eines Kellners. Ich weiß nicht, wie es hat geschehen können. Schließlich bin ich kein Kind mehr, bin fast 50 Jahre und hätte wissen müssen, was ich tat. Und hab's doch getan, noch dazu, als ich schon Feierabend hatte und mir eigentlich nichts mehr hätte passieren können. Aber es ist passiert. Und so hat mir der heilige Abend die Kündigung beschert. Alles war reibungslos verlaufen. Ich hatte beim Dinner serviert, kein Glas umgeworfen, keine Soßenschüssel umgestoßen, keinen Rotwein verschüttet, mein Trinkgeld kassiert und mich auf mein Zimmer zurückgezogen, Rock und Krawatte aufs Bett geworfen, die Hosenträger von den Schultern gestreift, meine Flasche Bier geöffnet, hob gerade den Deckel von der Terrine und roch Erbsensuppe. Die hatte ich mir beim Koch bestellt mit Speck, ohne Zwiebeln. Aber sämig, sämig. Sie wissen sicher nicht, was sämig ist. Es würde zu lange dauern, wenn ich es ihnen erklären wollte. Meine Mutter brauchte 3 Stunden, um zu erklären, was sie unter sämig verstand. Na, die Suppe roch herrlich und ich tauchte die Schöpfkelle ein, füllte meinen Teller, spürte und sah, dass die Suppe richtig sämig war. Da ging meine Zimmertür auf und herein kam der Bengel, der mir beim Dinner aufgefallen war. Klein, blass, bestimmt nicht älter als 8, hatte sich den Teller hochfüllen lassen und alles, ohne es anzurühren, wieder abservieren lassen. Truthahn und Kastanien, Trüffeln und Kalbfleisch, nicht mal vom Nachtisch, den doch kein Kind vorübergehen lässt, hatte er auch nur einen Löffel gekostet, ließ sich 5 halbe Birnen und einen halben Eimer Schokoladensoße auf den Teller kippen und rührte nichts, aber auch nichts an. Und sah doch dabei nicht mäkelig aus, sondern wie jemand, der nach einem bestimmten Plan handelt. Leise schloss er die Tür hinter sich und blickte auf meinen Teller, dann mich an. »Was ist denn das?« fragte er. »Das ist Erbsensuppe«, sagte ich. »Die gibt es doch nicht«, sagte er freundlich. »Die gibt es doch nur in dem Märchen von dem König, der sich im Wald verirrt hat.« Ich hab's gern, wenn Kinder mich duzen. Die sie zu einem sagen, sind meistens affiger als die Erwachsenen. »Nun«, sagte ich, »eins ist sicher, das ist Erbsensuppe.« »Darf ich mal kosten?« »Sicher, bitte«, sage ich, »setz dich hin.« Nun, er aß 3 Teller Erbsensuppe, ich saß neben ihm auf meinem Bett, trank Bier und rauchte und konnte richtig sehen, wie sein kleiner Bauch rund wurde. Und während ich auf dem Bett saß, dachte ich über vieles nach, was mir inzwischen wieder entfallen ist. 10 Minuten, 15, eine lange Zeit. Da kann einem schon viel einfallen, auch über Märchen, über Erwachsene, über Eltern und so. Schließlich konnte der Bengel nicht mehr, ich löste ihn ab, aß den Rest der Suppe, 1,5 Teller, während er auf dem Bett neben mir saß. Vielleicht hätte ich nicht in die leere Terrine blicken sollen, denn er sagte, »Mein Gott, jetzt habe ich dir alles aufgegessen.« »Macht nichts«, sagte ich, »ich bin noch satt geworden.« »Bist du zu mir gekommen, um Erbsensuppe zu essen?« »Nein, ich suchte nur jemand, der mir helfen kann, eine Kuhle zu finden. Ich dachte, du wüsstest eine.« »Kuhle? Kuhle?« Dann fiel mir's ein, zum Murmelspielen braucht man eine. Und ich sagte, »Tja, weißt du, das wird schwer sein, hier im Haus irgendwo eine Kuhle zu finden.« »Können wir nicht eine machen?« sagte er. »Einfach eine in den Boden des Zimmers hauen?« Ich weiß nicht, wie es hat geschehen können, aber ich hab's getan. Und als der Chef mich fragte, »Wie konnten Sie das tun?«, wusste ich keine Antwort. Vielleicht hätte ich sagen sollen, »Haben wir uns nicht verpflichtet, unseren Gästen jeden Wunsch zu erfüllen, ihnen ein harmonisches Weihnachtsfest zu garantieren?« Aber ich hab's nicht gesagt. Ich hab geschwiegen. Schließlich konnte ich nicht ahnen, dass seine Mutter über das Loch im Parkettboden stolpern und sich den Fuß brechen würde, nachts, als sie betrunken aus der Bar zurückkam. Wie konnte ich das wissen? Und dass die Versicherung eine Erklärung verlangen würde und so weiter und so weiter. Haftpflicht, Arbeitsgericht und immer wieder unglaublich, unglaublich. Sollte ich ihnen erklären, dass ich 3 geschlagene Stunden lang mit dem Jungen Kuhle gespielt habe, dass er immer gewann, dass er sogar von meinem Bier getrunken hat, bis er schließlich todmüde ins Bett fiel? Ich habe nichts gesagt. Aber als sie mich fragten, ob ich es gewesen bin, der das Loch in den Parkettboden geschlagen hat, da konnte ich nicht leugnen. Nur von der Erbsensuppe haben sie nichts erfahren. Das bleibt unser Geheimnis. 35 Jahre im Beruf, immer tadellos geführt. Ich weiß nicht, wie es hat geschehen können. Ich hätte wissen müssen, was ich tat, und hab's doch getan. Ich bin mit dem Aufzug zum Hausmeister hinuntergefahren, hab Hammer und Meißel geholt, bin mit dem Aufzug wieder raufgefahren, hab ein Loch in den Parkettboden gestemmt. Schließlich konnte ich nicht ahnen, dass seine Mutter darüber stolpern würde, als sie nachts 4 betrunken aus der Bar zurückkam. Offen gestanden, ganz so schlimm finde ich es nicht. Auch nicht, dass sie mich rausgeschmissen haben. Gute Kellner werden überall gesucht. Sie hörten 3 Erzählungen von Heinrich Böll, die unsterbliche Theodora, die Suche nach dem Leser und zuletzt Monolog eines Kellners. Der Sprecher war Matthias Ponier. Die Texte sind abgedruckt in dem Band »Im Tal der donnernden Hufe«. frühe Erzählungen von Heinrich Böll, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch.